dass da was dran ist. Er scheint dir gar erschreckend klein. Wie könntest einzig du in echt sein und tausende im Irrtum sein? Menschen und immer wenn wie du entgehst, das Träumen sein lässt und zu erwähnen wie